Jesus, Heiland, so teuer mir, nichts soll scheiden mein Herz von dir. Dir ergeb ich mich ganz allein, dein will ich ewiglich sein. Nun mein Teil, Heiland, du bist mein völlig Heil. Dir vertrau ich mich kindlich klein, dein will ich ewiglich sein. Nur dein, dein will ich ewiglich sein. Am goldenen Tor, zieh mich aufwärts zu dir empor, zu den Scharen so weiß und rein, dein will ich ewiglich sein.